Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt, drei Tage wach. After Hour, volle Hour, drei Tage wach. Drei Tage wach, jetzt wirst du langsam schwach. Volle Kanne, Einwurf, drei Tage wach. Paniert und ding dong, ding dong, drei Tage wach. Bunte Pille, Fete, drei Tage wach. Pulswinde, Rakete, drei Tage wach. Bunt, komm mal klar, drei Tage wach. Du warst gestern auch schon da, drei Tage wach. Spieglein an der Wand, bis drei Tage wach. Du und deine Oma sind drei Tage wach. Nase voll, Pippe schrumpft, drei Tage wach. Essen doof, schlafen doof, drei Tage wach. Banane in der Birne, drei Tage wach. Voller Bodendirne, drei Tage wach. Der Lepp ist im Unterkiefer, drei Tage wach. In der Hose und der Zieher, drei Tage wach. Flasche leer, Feuerwehr, drei Tage wach. Laufen geht jetzt auch nicht mehr, drei Tage wach. Geht's ab, geht's.